Mondsteinflug, der Serien- und Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen zu Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Wir sind wieder da. Hin und wieder. Aber es gibt uns immer noch. Wir haben nicht aufgegeben. Und heute endlich auch wieder mit Flora. Hallo Flora. Hi. Und wir haben ein sehr, sehr schönes Thema. Wir haben drüber geredet, dass wir über Japan reden wollen, über japanische Dinge in Sailor Moon. Und da ist heute unser Thema Feiern, Feiertage und Feste. Und davon gibt es eine ganze Menge in Sailor Moon. Ich habe sehr viel im PGSM gefunden, Flora hat sehr viel im Anime gefunden. Und da wollen wir jetzt einfach mal ein paar Dinge davon, die uns besonders gefallen, rauspicken, weil ich habe wirklich eine sehr, sehr lange Liste. Okay, Flora, ich brauche dich vor allem für die offiziellen Feiertage in Japan. Ach so, ja. Also aber ich denke, dazu kannst du... Ja. Aber was es halt vor allen Dingen dort gibt, sind also etwas, was ganz, ganz tief drin sitzt in der japanischen Kultur und was die eben auch sehr häufig machen. Sie feiern Feste. Aber die sind nicht zu festen Feiertagen. Mhm. Alle Stadtteile und alle Schreine haben halt ihre Matsuris, ihre Feste. Das kennen wir hier von uns aber auch, dass alle, jede Stadt hat ihr Stadtfest und jeder Stadtteil hat sein Stadtteilfest und. Genau, aber das ist dann nochmal ein kleines bisschen anders. Also das ist tatsächlich, weil die haben auch meistens ihre Standardformeln und auch. Ich meine, Gemeinde haben natürlich auch ihre Gemeindefeste. Mhm. Aber das wird niemals so groß sein, wie so ein Schreinfest. Ich hab Filme gesehen, dass die Leute auch tanzen, dass es also richtig Choreo gibt, das wird getrommelt und getanzt und es wird manchmal Umzüge gibt's und es wird gegessen und ja. Also diese Umzüge gibt es auch jedes Mal, also gerade bei den Schreinen, es ist gehört zu diesem Schreinfest, dass es diesen Umzug gibt, wo eben der jeweilige Schrein und die jeweilige Reliquie durch die Gegend getragen wird von Leuten eben. Das ist ganz ritualisiert. Und das gibt es bei jedem. Selbst beim Penisfestival in der Nähe von Tokio gibt es diesen Schrein, der durch die Gegend getragen wird. Ja. Und das ist dann einfach mal ein riesengroßer eiserner Penis. Ja, ja. Das habe ich auch schon gesehen, ja. Ja, das gibt es zwar bei uns auch. Ich wohne neben einer katholischen Kirche und die haben einmal im Jahr Fronleichnamsumzug und das ist so ziemlich die freudloseste, farbloseste Veranstaltung, die man sich vorstellen kann. Ich meine, die wackeln einfach ich weiß nicht, was sie tragen. Ich glaube, eine Statue. Irgendeine Heiligenstatue, glaube ich. Also es sieht nicht lustig aus. Das ist in Japan einfach ganz, ganz anders. Und das ist einfach... Aber bei uns gibt es natürlich... Wir haben auch Umzüge. Wir haben natürlich hier die alemannische Fasnet. In anderen gegen den Karneval und so. Und hier gibt es noch diverse Landesfestbegehungen, wo die Leute dann... Das ist auch sehr langweilig. Wir hatten hier mal einen Trachtenumzug. Also mit Karneval kann man es eigentlich ganz gut vergleichen. Ja. Karneval. Aha. Also das ist ja... Ich will jetzt auch nicht immer vergleichen, was wir haben, aber manchmal ist es schon naheliegend, ja. Also das kann man trotzdem gut vergleichen. Diese Umzüge und dass die Leute auch... Die japanische Kultur ist ja eigentlich eher eine sehr, sehr ruhige. Es gibt ja auch dieses Sprichwort, wenn ein Nagel raussteht, muss ihn einschlagen. Das heißt, quasi alle sollen eher gleich. Ja, aber die Matsuri sehen nicht ruhig aus. Aber die Matsuri sind so laut und so freudig. Und, so, und das hat schon definitiv das ist eine Party, diese Karnevalsatmosphäre. Ja. Und ja, du hast völlig recht. Also tatsächlich, die sind auch unfassbar. Also auch die Musikbeiträge und die traditionellen Tänze. Das ist alles auch unfassbar hochwertig. Und diese ganzen... Auch das Essen, was man auf Matsuris isst, auch total. Und am Ende gibt es ein Feuerwerk. Und fast jedem kleinen Mini-Schreinfestival gibt es am Ende ein Feuerwerk. Und da habe ich jetzt den ganzen Tag. Ja, das ist schön. Aber ich habe gleich mal eine Sailor Moon-Frage an dich. Weil ich dachte, also es gibt diese Folge in der dritten Staffel, wo Rei eine Trommlerin engagiert für ein Fest. Und ich dachte immer, das wäre ein Matsuri, das wäre ein Schreinfest. Und jetzt haben wir geredet und Du hast immer über Schulfeste geredet, die Ray Es gibt organisiert. Was war das beides. jetzt? Beides. Also tatsächlich, da bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob es ein Schulfest oder ein. Also ich dachte auch, es wäre ein Schreinfest, Weil sie was sie hat auch da ein hatte. Lied Aber komponiert und da gesungen, sie ja in. aber war das Genau. dieselbe Folge? Das war dieselbe Folge. Weil sie hat ein Deswegen, ich glaube Schulfest tatsächlich, nur es war ein organisiert. Schulfest. Sie hat ein Schulfest organisiert und die anderen haben sie dann ein bisschen damit aufgezogen und gesagt, das hast du nur gemacht, weil du hier singen willst. Ja. Aber das ist Also ich glaube auch. tatsächlich, das ist ein Schulfest. Aha. Aber Schulfeste sind auch nochmal was anderes. Und Das haben wir Schulfeste musst du auch. nachher auch nochmal, diese Feste, die jetzt nicht landesweit gefeiert werden oder nicht überall Doch, gefeiert also werden. gerade als Das kriegen Schulfest wir nicht. jede Menge davon in Also Zählungen. Ja. Schulfeste sind so und also Schulfeste sind normalerweise eigentlich immer. Deswegen hat Ray eins machen können, weil ihre Schule ist eine weiterführende Schule. Ihre Schule ist eine, die Ja. durchgeht. Und eigentlich machen Schulfeste immer nur von Highschools. Und in der meisten Zeit der Serie sind die Mädchen ja eben nicht in der Highschool, sondern in der Middle School. Okay, ja. Und deswegen haben wir die Schulfeste, die Ah, wir haben. okay. Wir haben Berei. eins von, Ja. genau, eins von Ray, weil ihre Schule ist eben durchgehend. Wo es quasi dann auch thematisiert wird, dass sie überhaupt schon was macht, weil sie ja Okay. eigentlich noch keine Ha. Ja. Highschool-Schülerin ist. Ray ist Und ein Mensch, der sehr früh den Job von einer Erwachsenen übernommen hat und auch in ja. ihrem Schrein Dinge tut, denke ich, die in ihrem Alter so vielleicht nicht üblich wären. Ja. Ich habe noch Und eine dann haben, Frage. Es gibt diese ja. Folge, wo alle sich schön anziehen und wo sie einen Goldfisch fangen und Haruka und Michiro kommen in Pastellfarben reingeschwebt. Ist das das Fest mit der Taiko-Trommlerin? Dieses Schulfest oder ist das noch ein anderes Fest? Weil Das ist noch ein anderes Fest. das hat für mich diese Matsuri-Stimmung, wenn sie sich eben traditionell anziehen und dann eben durch diese Festivität. Also die typischste Matsuri-Folge, die wir haben, Und ist die mit Prinzessin Rubina in Super S. die hast du erwähnt und ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich Also die habe diese Staffel so aus meinem. heißt. Also die heißt, die Folge heißt, also auf Deutsch heißt die Folge, lass mich gucken. Haben wir sie. Ich Und müsste jetzt es wissen, folgt. weil der Podcast, der Sailor Moon Podcast aus USA, den ich sehr liebe, die mit uns auch, die uns auch gerne mal erwähnt, hin und wieder, das ist Sailor Business und die haben gerade die ganze Super S-Staffel durchlitten Also, und Folge 146 ist das. ich erinnere mich Das, die nicht. heißt Prinzessin Rubina. In Aha. dieser Folge haben wir, also ich finde die Folge eigentlich großartig, weil da haben wir zum Beispiel als Bösewicht, ich finde Super S ja eigentlich für die Comedy irgendwie am erwähnenswertesten, weil wir da so wirklich bescheuerte Momente haben. Vor allen Dingen auch ganz zuckersüß, skurrile Bösewichte. Und in der Folge ist einer, es gibt diese Ballfamilie, der, also Remlis heißen die oder Lemuren heißen die Monster ja Die in der Bälle. Folge. Okay, ich erinnere mich Genau, an die Bälle. Bälle. Und genau, und Prinzessin Rubina ist eben auch einer dieser Bälle, auch das Monster der Ach Woche. so. Ganz großartig. Okay. Aber das ist die, Prinzessin Rubina ist die Folge, in der wir diese Passparodie auf Lady Di haben. Wo eine ausländische Prinzessin mit blonden, kurzen Haaren im Fernsehen gezeigt wird, dass sie krank sei. Das ist dieselbe Folge, in der Diana sagt, der König und die Königin in der Zukunft sind auch immer krank bei Staatsbesuchen. Okay, ja, das Und sind lauter Details, die habe ich irgendwo, aber die verbinde ich nicht mit einer speziellen genau. Folge. Und da haben Sie ein Und Straßenfest? auf dieser Folge haben sie eben, gabeln sich Usagi und Chibiusa, die eben die Strafenfest sehen und dann ganz schnell nach Hause rennen, um sich ihre Yukatas anzuziehen. Das ist nämlich auch ganz typisch. Ja. Und gabeln sich eben diese Prinzessin auf und passen so ein bisschen auf sie auf, weil die halt ganz weltfremd irgendwelche Ballons verschenkt und alles. Ah, das ist die, die nicht weiß, wie Geld funktioniert. Genau, die nicht weiß, wie Geld Okay. funktioniert. Genau. Ich erinnere Und mich sehr schwach. genau. Mamoru ist dann auch irgendwie, Mamoru ist in der Folge ganz komisch, aber Mamoru ist plötzlich irgendwie immer überall da und versucht ihr ins Gewissen zu reden, dass sie doch nach Hause gehen soll. Okay. Und dann kommen eben diese Bälle. Aber was eben total typisch ist, und das ist die typischste Matsuri-Folge, die wir haben, ist eben dieses Fest. Das ist das, es wird auch direkt gezeigt, das ist das Stadtfest, also das Stadtteilfest von Juban, von Asabo Juban. Man sieht das Schild von Asabo Juban, man sieht überall die Takoyaki-Stände und Sehr schön. die ganzen Laternen. Usagi und Chibiusa sehen das. Es ist also, ne, es geht die Straße runter und sie rennen nach Hause, schmeißen sich in ihre Yukatas, was eben auch ganz typisch ist. Die Ja. meisten Matsuris haben einfach auch diese festliche Stimmung, weil eben so viele Leute in ihren Sommerkimonos, das sind die ganz leichte Version eines Kimonos, die auch nicht schwer zu binden ist, eben anhaben, die auch meistens immer, das sind die ganz bunten. Das heißt, meistens, wenn man so Dafür ganz nimmt sich die bunte, Kamera auch immer schön Zeit. genau. Für Genau, solche Szenen, sind dann auf ja. diesem Fest und sie machen halt alles von diesen typischen, dass sie eben diese Balance ausheben aus mit kleinen Schnüren, die dann reißen können und sowas, um dann um Preise zu gewinnen. Zuckerwatte und alles. Takoyaki, wie gesagt, Oh schön, ganz viel Crepes, okay. die dann auch essen und sowas. Das sieht man eben ganz, und am Ende, man sieht sogar das Feuerwerk Ah, in der klasse. Folge, weil sie ihr Ja. quasi dieser Prinzessin ja irgendwie das Fest zeigen. Und was es so Ja. drumherum gibt um dieses Fest. Und diese ganze Stimmung ist eigentlich in dieser Folge sehr gut eingefangen. Oh schön. Mir fallen jetzt auch Das spontan eine ganze Menge anderer japanischer Filme und Serien ein, wo es genau diese Art Feste gefeiert werden. genau. Das ist, ja. Genau. Und genau, und nur Und eine ich hätte Folge mich später. nicht auf Anhieb wirklich an diese Folge erinnert, sondern nur an die mit den pastellfarbenen Ja, Maharuka und das stimmt. Michiro. Ja, das gibt es aber auch sehr häufig. Aber Aber wie ja. gesagt, was ist auch. Der, also für Schulfeste, und Schulfeste ist einfach auch was sehr Japanisches, ist die, genau die Folge danach auch ein super ist. Die Folge 147, die heißt einfach das Schulfest. Ganz typisch. Wie gesagt, Schulfeste sind eigentlich nur von Highschools veranstaltet und deswegen haben wir kein Schulfest in den ersten Folgen, was von der Schule organisiert wird, auf dem die Mädchen tatsächlich sind, weil das ja eben eine Middle School ist. Wir haben aber in Staff eine Folge, wo die das selber organisieren, wo Makoto dann auch da gehen sie wirklich so all in und wo Makoto dann auch die Ist es das, wo sie das Kleid mit Marktfiguren der großen Rose Kleidchen näht. trägt? Nee, das ist noch, das ist tatsächlich die, von der ich eigentlich rede, die 147, die Ah, super ist, das okay. Schulfest. Das ist das mit der großen Rose. Das ist, Schulfeste in Japan sind auch was total Süßes. Das ist irgendwie das Highlight jedes Schuljahres. Die ganzen Schüler freuen sich so wie blöd auf dieses Schulfest, und organisieren halt auch alles Mögliche. Und deswegen sind Schulfeste ganz verschieden. Und mal hat eben, die meisten Schulfeste haben auch diese ganz normalen Matsuri-Stände, weil eben Leute auch eben dafür engagiert werden. Aber die haben halt auch so Sachen wie Beauty-Contests und Talentwettbewerbe und alles Mögliche, was die Mädels oder auch alles von Mode schauen bis irgendwas, was die Clubs selber organisieren. Deswegen machen es auch die Highschools, weil die Highschools sind ja die mit Clubs, das sind ja nicht die Middle Schools, die haben sowas ja nicht. Ah, deswegen ist das in Sailor Moon Stars so ein Ding. In welchen Club gehe ich Genau, jetzt? zum Ah, das war mir Beispiel. nicht klar, dass es die vorher nicht gegeben hat. Genau, also die sind halt. Man, da wird jetzt extra, also Clubs in den Highschools sind halt wirklich, in Middle Schools gibt es immer mal vereinzelt auch welche, du kannst auch da in einem Schachclub sein, aber dann ist es halt so nebenbei gesehen. Und in der Highschool ist es wirklich ganz groß auch gedacht, dass die jetzt eben ihre Okay. Interessen ausleben und nachwuchs dann machen. Und das sind eben auch diese Clubs, die meistens dann auch sich den Raum mieten und dann macht der Kochclub halt eben das Catering für die Schule und solche Sachen. Für das Schulfest. Und Schulfest sind nicht nur für die eigene Schule, sondern man kann, also die ganzen Mädels gehen dann auch auf andere Schulfeste. Ja. Das kann man auch, ne? Also die Schulfeste sind Ja. auch so ein bisschen was wie für die Gegend. Da geht dann auch die ganze Gegend hin und dann kommen dann immer auch alle hin, die so einfach an der Gegend wohnen, aber eben auch von anderen Schulen. Und das ist manchmal gerade für die Schülerinnen ganz spannend, dann eben die anderen Schulen zu sehen, aber auch die anderen Schüler. Und das wird in Ja. dieser Folge 147, das Schulfest, auch total schön thematisiert. Denn die Mädels sind da, um Jungs kennenzulernen. Ah, okay. Und das ist eigentlich das ganz süß, weil es eine ganz komische Folge ist, weil es wird offensichtlich thematisiert, dass das Mamoru Schule ist, auf der sie da sind. Obwohl Mamoru in der Serie ja eigentlich nicht mehr Ja. in die Schule gepackt wird. Also es ist. Deswegen haben wir auch Unazuki. Offensichtlich ist Unazuki jetzt auch auf der Schule, was auch nicht stimmt, denn Unazuki ist ja eigentlich auf Ray-Schule, im Manga zumindest. Aber deswegen, es ist Unazukis, Mamorus und Motokis Schule. Offensichtlich dann die alte Schule. Okay, ja. Ja. Es wird auch thematisiert, dass sich auf diesem Schulfest zum Beispiel Reika und Motoki kennengelernt haben. Ah, okay. Ja, Und süß. Ja. dieses Schulfest hat halt in der Turnhalle einen Ball. Der ist nicht abends, der ist nicht so wie in diesen amerikanischen Serien überall, dass du irgendwie ein Prom hast, sondern das ist einfach während dieses Schulfests wird halt Musik gespielt zum Tanzen in der Turnhalle und ist dann auch irgendwann vorbei abends. Aber auch auf diesem Schulfest, trotzdem gibt es die Krebs, trotzdem gibt es irgendwie irgendwelche auch Talentwettbewerbe und alles, und es ist halt riesig gemacht. Ja. Das gibt eben ganz, ganz viel. Und Da dann ist es merke ich halt, den die Klasse Unterschied B zu macht irgendwie, uns. Ja. ja, Dort hat genau. man einen Ball, bei uns hatte man Schuldisco. Genau. Aber ja, deswegen Ja. auch diese, und diese Schulfestsache, die haben wir wirklich häufig. Wir haben eben einmal diese Folge, wo in ihrer Turnhalle Ray in ihrem Schulfest, auf ihrem Schulfest Ja. singt. Wir Genau. haben dieses Schulfest, wo eben Makoto von Tigerauge angegriffen wird, wo sie den auf diesem Schulfest von Mamoru tanzt und Ja. die Mädels sich ganz herzzerreißend um sie kümmern, weil sich Makoto natürlich wieder im ersten Augenblick in diesen Typ verknallt hat und dann nicht mehr gehen möchte, weil er hat Ja. ihr ja versprochen, mit ihr zu tanzen. Und dann haben wir eben auch in Stars endlich ein Schulfest, was die Mädels selber mitgestalten, weil es tatsächlich ihre Highschool ist, wo sie sich total in Schale werfen und wie gesagt, das auch wirklich das Engagement von den Schülerinnen selber ist. Es ist Makoto, die die Kostüme für ihre Klasse entwirft und all solche Sachen. Wo Klasse. die dann eben ein Maid-Café in der Oh. Klasse haben. ja, und das ist auch, also das ist auch etwas sehr, sehr, Da muss ich mir das. sofort eine Notiz machen, weil ich auch demnächst eine Episode aufnehmen werde über die handarbeitenden und kreativen Senshi. Denn dass sie die Kostüme entwirft, hatte ich nicht auf dem Genau. Schirm. Sie entwirft die Kostüme und die haben die dann auch an. Das ist Ja. später, auch in dem Rest der Folge. Aber ja, das ist Schön. total, total Ja. niedlich gemacht. Also gerade für diese Schulfeste, das machen sie ganz viel. Aber deswegen, diese Matsuris und die Schulfeste, das sind auch die meisten Feste, die wir sehen, die in der Ja. Serie gefeiert werden. Und Immer das? mal wieder auch Ja. zwischendurch, einfach nur in ihren Yukatas. Aber das ist tatsächlich, alles sind das keine Feiertage. Das Das ist ist mir nichts, sehr was. aufgefallen, als ich die Liste gemacht habe, dass wir im Anime eine ganze Menge von diesen Feiern haben. Genau. Entschuldigung. Genau. Und das gehört Die auch kein total in Feiertag die. sind, weil ich hätte jetzt erwartet, in PGSM, also da komme ich gleich drauf, da haben wir ein paar von den großen Feiertagen. Da haben wir eigentlich alle von den großen Feiertagen. Und im Sailor Moon Anime, vor allem im 90er Anime, haben wir ganz viele von diesen kleinen, privaten, persönlicheren oder den Straßenfesten, den Es Schulfesten, sind den tatsächlich die, Geburtstagsfeiern. Die haben genau. wir da. Und also am meisten gefeiert wird im PGSM. Also Aber tatsächlich im ist es Verhältnis zu aber auch. den Folgen, die wir haben. Aber den einzigen großen Feiertag im Anime, an den ich mich erinnere, ist das Kirschblütenpicknick. Genau. Die Hanami-Episode. Aber auch das, ne, Hanami ist ja, Hanami hat einen Feiertag, aber Hanami ist ja auch etwas. Beweglich, ja, man weiß ja nicht, wann die Bäume A, blühen. das und B, es gibt da ganz viele Matsuris drum und diese Ah ganzen ja. Picknicke und alles, was man da macht, ist ja auch nicht unbedingt. Ja. A, es ist immer nur eine Woche, aber die wird auch durchgefeiert und da ist Ja. nicht immer nur Feiertag. Ja. Aber gerade Hanami finde ich auch wunderschön, Aber weil das eins ist, einfach das als alle Bild. machen in Japan und nicht nur die in Genau. dem Stadtteil wohnen. Deswegen habe ich es in die Genau. großen Japan. Und weil man es außerhalb von Japan auch am meisten kennt, Ja, das habe stimmt. ich es auf jeden Fall aufgenommen. An Hanami, was ich an Hanami echt schön finde, ist die Symbolik um die Kirschblüte herum und die Symbolik, wie, also in einem meiner Japan-Urlaube habe ich mit einer Japanerin mal drüber geredet, weil wir über Hanami da waren, was eben warum es so wichtig ist. Und was ich ganz schön finde, ist es, dass es A, sie sagt, was gefeiert wird, ist die Vergänglichkeit von Schönheit und nicht Schönheit, weil die Kirschblüte eben, wie gesagt, nur eine Woche blüht. Ja, Und dieses, dass man das nutzt in dem Moment, in ich dem es verstehe da die ist und Symbolik, aber es wird kräftig geschummelt. Weil man züchtet hier einen Baum, der einfach nur blüht. Und normalerweise, bei uns hast du zum Beispiel Apfelblüte. Sehr, sehr schön hier. Wir haben traditionelle Streuobstwiesen hier und die Apfelblüte sieht toll aus und die sieht wirklich toll aus. Aber hinterher hast du eben auch Äpfel. Und in Japan, als ich mich mit der japanischen Küche angefangen habe zu beschäftigen, habe ich gedacht, jetzt kriege ich Kirschrezepte. Nicht Nee, ein einziges nee, Kirschrezept, nee. vielleicht mal eine Ein Fehler. eingelegte Kirschblüte, weil man, die Bäume könnten Japanische diese Menge, Kirschblüte ist ja. tatsächlich keine tragende, das stimmt. Aber man könnte doch Ja, beide, aber man wie könnte gesagt, beides haben. Man man könnte könnte beides haben. beides haben. Und Aber. es ist, finde ich, ein bisschen geschummelt zu sagen, ich züchte jetzt diesen Baum auf diese sehr vergängliche Blüte, die hinterher keine Frucht bringt, weil dann ist es ja noch vergänglicher. Weil Ja, normalerweise, das dass der verstehe Baum ich, die aber das Frucht ist aber auch in der abwirft, Symbolik mit ja, drin. es ist natürlich Also, vollkommen ne, symbolisch. das gehört für die dazu. Und vor allen Dingen, was Ich auch finde für es die auch dazu sehr, sehr gehört, schön, ist ehrlich der gesagt. Zeitpunkt. Ja. Also, Ja. die Kirschblüte blüht ja immer im Frühling und sie blüht halt immer so um den April rum. Und April ist für die Japaner die Neuanfangszeit. Ja, Das da ist beginnt auch das normalerweise das, Schuljahr, an dem, oder? genau, da beginnt das Schuljahr, da beginnt das Universitätsjahr, also die Semester beginnen dort auch. Dadurch, dass eben das Semester dort endet und das Semester dort anfängt, sind auch die Leute, die eben neu in den Job kommen, auch Leute, die eben im April anfangen. Ja. Deswegen, die Kirschblütenzeit ist halt auch die Zeit des Neuanfangs. Und das eben in dieser vergänglichen Schönheit. Ich gebe Und das zu, ist es ist auch. sehr schön. Ich hätte trotzdem gern Kirschen. Das verstehe Das ist der ich. Sinn von der Kirschblüte, dass man hinterher eine Ja. Kirsche hat. Eben. Das ist Und da ja. haben wir aber halt auch diese Folge. Aber ich verstehe das auch. Wir haben auch Zierapfelsorten, die nur blühen. Also so ist es ja nicht, Ja. dass wir das nicht auch hätten. Ja. Ja. Und es sieht sehr, sehr schön aus. Wirklich. Ja. Das sieht, ja, wir haben auch wirklich, ich finde ja auch sehr, sehr schön, die Folge, die wir dazu haben. Ja. Ich, Oh ja, da mache ich 50 dir ist es, glaube ich, Jomais der auch. Mondstein versagt. Ja, der, Ja. das eine der Und das frühen Frühlingsfest, ja. Folgen Das in der Frühlingsfest, ja. zweiten Staffel. Genau. Ja. Also 50 oder 51 ist es, glaube ich. Eine der beiden. Wo wir dann Ja. eben, wo dann, das ist auch ganz typisch, wo dann Umino irgendwie die Nacht dort gepennt hat in seinem Schlafsack, um den Ja. besten Hanami-Platz Ja. des Parks zu bekommen. Weil ja, tatsächlich, es ist, wir waren ja auch, während Hanami jetzt zweimal in Japan, Aha. alle Parks sind zu. Du kannst, da kommst du nicht hin, wenn du da nicht vorher schon gesessen hast und dir einen Platz reserviert hast, weil überall liegen schon Decken und auch da sind die Japaner dann durchaus laut. Du siehst eigentlich, siehst du nirgendwo in Japan jemals Müll, es sei denn, du bist zur Hanami in einem Park. Wo Okay. sie dann eben auch durchaus bechern und alles. Das ist Ja. schon, ja, also da feiern die Japaner auch wirklich durchaus. Aber auch das ist dann kein Feiertag, sondern das ist ein Ja, Fest ein Fest. Ja, drumherum, naja. das die ganze Zeit gefeiert wird, Okay, und da, auch es ist ausladen. meiner Meinung nach sind wir gewöhnt, dass ein Feiertag auch immer arbeitsfrei ist und so mehr oder weniger staatlich Genau. verankert. Aber Ja, und das ist eigentlich in ist Japan einfach das nicht der Fall. auch in anderen Ländern nicht immer der Fall, dass man die Feiertage unbedingt überall frei hat. Die Japaner sind aber dafür auch, die feiern sehr viel mehr. Also gerade Ja, diese Matsuris, die werden ja. auch sehr, sehr. Man geht ja auch in die Matsuris von den anderen Stadtteilen. Ja, Es ist, du kannst, die sind auch klar. immer im Sommer und der Sommer in Japan ist ja auch sehr heiß und deswegen, und man trägt dann halt eben den Yukata, der sehr luftig ist, man oftmals auch nichts drunter hat. Und dann eben ausgelassen feiert viele dieser Matsuris und sind dann auch so gebaut, dass du, manchmal sind sogar angelegte Bäche, manchmal hast du einfach nur einen Bach, der da sowieso fließt. Ja. Und dann haben sie eben so Sitzmöglichkeiten, also, es sieht aus wie kleine Tische, aber sie sind oder Bänke, die dann eben in diesem Bach sitzen und du dann eben auch mit deinen Ah. Füßen dann eben im Bach, Oh, das ist ist auch ganz schön. typisch für ein Ja. Sommer-Matsuri, dass man sowas hat. Die sind dann auch, nur du hast überall deine Fächer. Das ist halt so ein bisschen dieses, unser Sommer ist scheiße, unser Sommer ist, also machen wir zumindest was Schönes. Und du Ja. kannst im Endeffekt theoretisch, wenn du in Tokio bist, im Sommer jeden Tag irgendwo ein Festival finden. Und jeden Tag irgendwo auf deinem Matsuri dann in irgendeinem Bach sitzen. Ja. Oder irgendwelche Goldfische fangen. Und das hat so ein bisschen was, so eine ausgelassene Stimmung, Aber die für die Japaner auch einfach zum Sommer gehört. das ist auch bezeichnend, dass wir in Sailor Moon sehr viel mehr von dieser Art Festen sehen, als zum Beispiel von dem ganz, ganz großen Fest Neujahr. Das Da sehen ganz. wir kaum was erzählen. Wir sehen in PGSM, wie sie den Neujahr vorbereiten. Im Schrein, in dem nämlich alle außer Usagi, die mal wieder woanders rumrennt, die ein sehr wichtiges Projekt hat in dem Moment, aber die eben einen Menschen gefunden hat, dem sie helfen möchte und dann völlig vergisst, dass sie eigentlich Ray helfen wollte. Das kommt bei Ray dementsprechend gut an. Ja. Aber wir haben diese Szene, wo Ray eben im Schrein in ihrer Montur ist als Miko und die anderen haben aber auch die Miko-Montur an und drehen Strohseile für, und das ist kurz vor Neujahr, glaube ich. Ja. Weil sie feiern in der nächsten Folge Neujahr und sie feiern es nach, weil Ray, glaube ich, zu beschäftigt war an Neujahr im Schrein, um es zu feiern. Das war irgendwie, ich glaube, das war die Begründung, dass sie nachfeiern. Und da haben sie eben auch, sie sind sehr schön angezogen und ich glaube, das ist sogar ein Kimono, keine Yukata, die sie anhaben. Sie sind, sie haben Getränke, sie haben dekoriert, mit Gesteck und allem Möglichen und prosten sich zu und wir wissen trotzdem nicht sehr viel drüber. Also das ist die einzige Neujahrsszene, an die ich mich erinnere. Und es sieht eher aus wie eine Party mit Freundinnen, aber ich habe... Ja, also Neujahr... Neujahr ist ja eigentlich ein Familienfest, dachte ich. Neujahr ist ein Familienfest, ja. Neujahr ist eigentlich auch... Also du kannst das auch mit Freunden, das ist feiern, so ist es nicht. Aber Neujahr ist auch so ein Neuanfang. Also Neujahr hat ganz viele Traditionen drumherum. Du hast zum Beispiel das traditionelle Familienessen ist zum Beispiel eins, das Tage vorher vorbereitet. Das sind Kaltspeisen, die du eben vorher, vor allen Dingen auch Soba, die du vorher vorbereitet hast und dann über die Neujahrstage isst und die dann eben auch dann ganz schön hergerichtet sind, weil man an den Neujahrstage, an den Tage selber eigentlich nichts macht, sondern vorher alles vorbereitet hat. Ja. Dann wir für uns so ein bisschen wie der Neujahrsputz oder der Frühjahrsputz, den haben die eben Neujahrsputz. Mhm. Dass sie eben vor alles sauber machen. Es soll quasi kein Schmutz ins neue Jahr getragen werden. Das bringt nicht Unglück. Deswegen putzt und schrubbt und etc. Man die Tage vor, man Silvester eigentlich durch. Mhm. Damit am Neujahr alles irgendwie neu und rein wird und das eben Glück bringt. Und du hast eben alles von irgendwelchen kleinen Holzkisten und kleinen Schreine haben auch ganz spezielle, gebundene, ich glaube, es ist eine bestimmte Art von Pflanze, die dann eben dort auch benutzt und irgendwie ein schönes Ornament überall ausgestellt wird. Feuerwerke gibt es auch, aber... ich hätte es gerne gesehen, vor allem mit Usagi, die ja wahrscheinlich dann einfach nur in unproduktive Hektik verfällt. Aber ich erinnere mich auch nicht in anderen Serien und Filmen, dass ich schon mal eine Neujahrfeier gesehen hätte. Ich sehe manchmal einfach nur kleine Videos im Internet von Leuten, die jetzt zu Neujahr was zubereiten oder was feiern. Aber ich habe es noch nicht großartig in Serien und Filmen mich erinnert, dass ich es gesehen hätte. Der 1. Januar ist tatsächlich auch einer, bei denen, das ist richtig Feuertag, da sind auch die Sachen alle geschlossen, dafür sind die Schreine alle überfüllt, weil natürlich die Leute dann eben, das ist auch eine ganz große Sache, dass du eben das erste Gebet des Jahres an einem Schrein quasi und vor allen Dingen aber auch die erste Geldspende in den also du sollst alle deine Münzen in diese Geldmünzen dann eben reinbringen, dass da eben Glück fürs neue Jahr abbringt. Ja. Deswegen sind die meisten Leute eben dann am Neujahr in diesen Schreinen und deswegen ist es im PGSM auch tatsächlich sehr wichtig, dass der Schrein rausgeputzt ist. Ja. Dass alles Geld des Jahres gefühlt die Schreine am 1. Januar machen, weil man ja natürlich, das klingt, ist ja sehr, wenn es also Glück bringt, dem Schrein am Anfang des Jahres Geld zu geben und die da alle hinpilgern, ja, klar. Dann wird das auch so gemacht. Und ich finde es auch immer schön, wenn ich sehe, dass Rei, was Rei im Schrein tut und macht. Weil im Anime sehen wir sie oft nur mit ihrem Besen rumrennen und haben nicht wirklich eine Vorstellung, was ist eigentlich ihre Funktion und was eigentlich ihre Aufgabe. Wobei es auch relativ arbiträr ist, was eine Miko eigentlich macht. Eine Miko ist ja, das ist ja auch durchaus ein Sommer, das ist ein Sommerjob einfach mal nur für Schüler. Ja. Die Mädels machen das ja auch immer. Naoko hat das ja auch gemacht. Naokos Ferienjob als Jugendliche war Miko. Deswegen ist aber mein Headcanon ist ja, dass es für Rei eben nicht nur ein Job ist, sondern dass sie vieles übernimmt, was eigentlich die Aufgabe ihres Großvaters gewesen wäre, weil der gerade wieder abgeht auf irgendeiner Seitensache oder weil er es nicht mehr so im Griff Schrein hat. Sie wird groß in diesem Schrein, deswegen ganz klar, dass das für sie nicht nur ein Job ist. Ich glaube auch nicht, dass sie da großartig Geld verdient. Ja, ich denke auch, das ist eine Familiensache und ich denke auch, dass sie mehr tut, als sie eigentlich würde. Total. Als eine Teilzeit Mikro oder als total. Eine, die nur so reinschneit und ja. vielleicht auch mehr, als sie tun würde, wenn da ein anderer Erwachsener außer ihrem Großvater wäre. Ja. Ich total. Denke schon, dass und deswegen hätte ich auch gerne gesehen, was sie macht. Und da finde ich schön, die Vorbereitung für das Neujahr zu sehen. Wir wissen, okay, holt ihre Freundinnen ins Boot und die machen da was. Auch wenn wir das Neujahr selber nicht sehen. Ja. Weil das hat mir an Rei immer gefallen, dass sie eine Miko ist, dass es was ganz Japanisches ist, was wir kennenlernen durch Rei. Ich habe das vorher nicht gekannt. Und ja. deswegen, wir sehen aber eigentlich von ihrer Miko-Tätigkeit so gut wie nichts. Wir sehen einmal was, auch im PGSM, das ist das große Thema, das wir nachher auch noch machen müssen, nämlich Hochzeiten. Mhm. es gibt die Folge, die erste Rei-Folge, wo sie, es verschwinden Mikos und zwar verkleiden sich dann Ami und Usagi als Miko und recherchieren und Rei könnte das nächste Opfer sein, aber sie ist auch im Verdacht, dass sie damit drinsteckt, weil und dann gehen sie auf eine Hochzeit und da schwirren einfach eine ganze Menge Mikos rum, die werden engagiert, um auf dieser Hochzeit irgendeine Aufgabe zu erfüllen. Und das fand ich auch schön. Man sieht die mal in Aktion. Ich habe keine Ahnung, was sie machen, aber ganz offensichtlich werden sie gebraucht. Und das sagt mir schon mal mehr, als ich vom Anime wusste. Und das fand ich schon ziemlich cool. Ja. Und auch, dass es sehr viele Mädchen gibt, die das machen. Und dass auch sehr viele davon immer wieder irgendwo... ja, dass man sie bucht für solche Anlässe. Mhm. Und... Das Hochzeitenthema würde ich gerne als übernächstes machen. Ich würde gerne ganz kurz streifen. Zwei Feiertage, die in PGSM wirklich auch nur in einer 5-Minuten-Szene gestreift werden, aber wir haben sie. Wir haben eine Halloween-Motto-Party. Ja. Sehr früh. Das ist, eine der Halloween ganz wird auch nicht gefeiert. Nein. Ne? Also Halloween ist das ist auch was, kein japanischer. Ja. Man sieht auch nur, dass es ein paar Kürbisse Deko zur Deko gibt und die Leute sind verkleidet. Wenn du nicht weißt, dass es Halloween ist oder nicht drauf achtest, dann ist es. Aber es ist zumindest gestreift. Es existiert zumindest. Und es gibt eine Weihnachtsmann-Szene, nämlich als Usagi Minako aus dem Krankenhaus schmuggelt. Da verkleidet sie sich als Weihnachtsmann und schleppt einen Schlitten hinter sich her und in einem Sack sitzt Minako versteckt. Ja. Und so schmuggelt sie Minako an ihren Fans vorbei. Und das ist eigentlich auch schon alles, was wir haben in der Serie, aber wir haben eine Weihnachts-CD. Die Anime-Sprecherinnen haben eine komplette CD aufgenommen mit einer ganzen Menge Weihnachtsliedern. Wir haben sehr viel mehr noch. Also wir haben ja in dem zweiten Film, dem Prinzessin Kaguya-Film, haben wir Tuxedo Mask als Santa Claus verkleidet. Ja, der fliegende Schlitten. Oh nein, wie konnte ich das vergessen? Und auch dort herum, ne, das ganze Schnee, also da ist auch sehr viel Weihnachtsdeko und da... Dieses GIF ist Dauergast auf meinem Tumblr, wie er sich das runterreißt und ja. Das habe ich ja völlig vergessen. Ja, aber es ist meistens eben nur als Deko präsent. Es gibt eine ganze Menge Merch. Es gibt Figürchen von den Senshi mit Weihnachtsoutfit oder mit Mützchen auf. Weihnachten ist total spannend in Japan, muss man ja eigentlich sagen. Weil ja, ne, tatsächlich, ja, natürlich, es gibt eine christliche Minorität in Japan. Das heißt, es gibt auch Leute, die das wirklich feiern. Aber was rübergeschwappt ist nach Japan und dort mittlerweile durchaus auch gefeiert wird, ist dieser ganz kommerzielle Weihnachtskram, den wir haben. Ne? Also die ganze Deko und das Einkaufen, dass sich gegenseitig Geschenke machen. Wobei das dort nicht wirklich familienfest ist. Es ist gang und gäbe, dass mittlerweile Kinder zu Weihnachten ein Geschenk bekommen von ihren Eltern. Aber, und dass es durchaus auch Leute gibt, Kinder gibt, denen erklärt wird, es wird ein Weihnachtsmann, gibt einen Weihnachtsmann, der bringt diese Geschenke. Aber das ist wirklich so ein bisschen, wie wir jetzt langsam Halloween in Deutschland feiern. Ja, so importiert. So wird dort, es wird eben jetzt Weihnachten importiert. Und das, wie es am meisten gefeiert wird, ist es tatsächlich ein Pärchenfest, ein Familienfest. Wie gesagt, Eltern geben ihren Kindern Geschenke, aber normalerweise geben sich Pärchen gegenseitig Geschenke und gehen an dem Tag eben schön essen. Und eins der skurrilsten japanischen Bräuche, die es so gibt, ist das weihnachtliche Kentucky Fried Chicken. Was? Ja, es ist Traditionen. Also es gibt zwei kulinarische Traditionen an Weihnachten. Das eine ist der Weihnachtskuchen Ja, und den jeder Kuchen habe Kuchen ich kann gehört, dass Weihnachten man sein. Erdbeerkuchen isst. Genau. Also tatsächlich ist Erdbeerkuchen einfach nur die typischste Form dieses Weihnachtskuchen, aber eigentlich kann jeder Kuchen Weihnachtskuchen sein. Okay. Aber dieser, ne, dieser Strawberry Shortcake wird am Ja. meisten eben gemacht. Den habe ich auch schon mal an Weihnachten gemacht, weil ich es süß finde. Aber die zweite kulinarische Tradition an Weihnachten ist es, zu Kentucky Fried Chicken zu gehen, weil irgendwie da Weihnachten dort ja mit Amerika verbunden wird und eben Fried Chicken auch mit Amerika verbunden ist, hat es die Marketingabteilung von Kentucky Fried Chicken in Japan geschafft, ganz Japan einzureden, dass man an Weihnachten Okay. frittiertes Hühnchen isst. Und deswegen ist in ganz Japan an Weihnachten vorher schon reserviert und bestellt das Kentucky Fried Chicken Menü, was man dann mitbringt. Und da das ja normal ist, das ist ein ganz normaler Arbeitstag Weihnachten, da gehen die Leute ganz, da hat keiner frei. Das heißt, es ist tatsächlich einfach durchaus Tradition in Familien oder mit Pärchen, dass du eben nach der Arbeit dann zu Kentucky Fried Chicken an Weihnachten gehst mit dem Und dir ein Weihnachtskuchen und amerikanisches Fest Weihnachtsfeierst. feiern sozusagen, Genau, ja. genau, Ja. genau. Also, das ist ganz süß. Ich finde das eine verpasste Gelegenheit, weil ich bin ja auch nicht religiös und für mich besteht der Reiz darin, in der dunkelsten Jahreszeit eine Menge Lichter anzuzünden, eine Menge Ja. Lichterketten, Kerzen, Kekse, Das machen wir auch, Lebkuchen, ja. Geschenke. Ja, das ist eben für mich so mehr so eine Anti-Jahreszeiten-Festivität. Und Ja. da finde ich die gefrittierten Hühner nicht hilfreich, aber Ja. wenn es so ein Amerika als Amerika-Import gesehen wird, Ja, klar. genau. Übrigens, wenn man diese Weihnachts-CD mit den Sprecherinnen haben will, die ist auf einer von den Sailor Moon-CDs drauf, die wir hier in Deutschland gekriegt haben. Man kriegt ja auf eBay noch diese ganzen Sailor Moon-Dingens. Moment, ich kann das kurz mal holen. Sage ich nämlich auch, welche Nummer das ist. Beinahe von meinem Stapel CDs erschlagen worden. Ich habe die alle mehrfach, weil manchmal ist das Titelbild schön, oder aber man kriegt sie dann als Mehrfachbündel schon angedreht und ich bin auch noch nicht zufrieden. Weil ich auch noch nicht. Ich habe nicht alle, nein, stimmt nicht, dass ich alle habe. Aber lass mal schauen, wo die Weihnachtssachen drauf sind. Venga Boys, ah, das sind alles Jugenderinnerungen. Das heißt, nicht meine Jugend, da habe ich angefangen mit Jugendlichen zu arbeiten und ich war so dankbar, dass ich nicht die Oberkreiner hören musste, sondern die Venga Boys hören durfte von morgens bis abends. Das ist das Vorteil, wenn du mit jungen Leuten arbeitest. Die Musik ist besser. Ja. Blümchen! Super Moni ist natürlich überall. Das hätte ich vielleicht auch vorher recherchieren können. Hier. Es scheint die Nummer 8 zu sein, Sailor Moon Endless Love. Hat ein schönes Titelbild. Ist holographisch oder nicht? Nein, ich glaube nicht. Und wenn ich das richtig sehe, dann ist die CD Nummer 2. Da ist Rika Fukami, das hört sich doch schon wie eine. Nein, das sind immer noch. Doch. Das sind die Supermoonies, die hier Weihnachtslieder singen. Und die Japanerinnen singen ihren Themensong Fire, Soul, Love und solche Dinge. Nein, Sailor Moon Christmas. Hier gibt's ein Sailor Moon Christmas. Also, die Nummer 8, Sailor Moon Nummer 8, haben wir zumindest mal schon einiges. Die Supermoonies singen drei Weihnachtslieder. Es gibt zumindest Sailor Moon Christmas. Es ist aber noch nicht diese. Also, man kann aber zumindest einiges davon. Ich dachte wirklich, das wäre die exakte Weihnachts-CD, die wir hier als eine Zweit-CD mit reingesteckt gekriegt haben, aber offensichtlich nicht. Da habe ich mich wohl getäuscht, weil ich habe es auch nicht woanders. Ja. Und die Amerikaner, die diese CD besprechen, die sind manchmal auch amüsiert, was hier als Weihnachtslied durchgeht. Es müssen wohl Ja. Lieder drauf sein, die sich für die Amerikaner jetzt nicht übermäßig weihnachtlich anhören. Ja. Und als ich das gehört habe, Ja. hatte ich spontan keine Meinung dazu, weil ich nicht genau wusste, was das jetzt, was die kulturelle Bedeutung ist von dem Lied. Okay, aber das ist Weihnachten. Ein tatsächlicher Feiertag, das fand ich ganz spannend, das habe ich irgendwie mal am Rande irgendwo gelesen, als Argument für Mamoros Alter im Anime. Weil Mamoru ist ja, wird in der, obwohl wir jetzt offensichtlich eine Folge haben, wo seine Schule ein Schulfest haben, wird Mamoru ja als nicht Highschooler, sondern eben als Student dargestellt. Ja. Und der, offiziell ist er eben 18. Und ein Argument dafür, dass er nie 20 wird in der Serie, also tatsächlich immer Ah, Teenager bleibt, okay, ich weiß, wo du hin ist, willst, dass, ja. genau, dass wir keine Folge haben über Seijin no Hi. Seijin no Hi ist der Tag der Mündigkeitserklärung und es ist ein riesiges Fest, es ist tatsächlich ein Feiertag. Für alle Menschen, die in dem Jahr 20 werden. Das ist im Januar. Das ist der zweite Montag im Januar. Die dann eben im Rathaus große Zeremonien haben und sowas. Und wir sehen zum Beispiel auch dieses, das haben wir in der auch wieder in Super S. Da wird Seijin no Hi veranstaltet vom Amazonentrio, die da eben tatsächlich mit Oh. organisieren und mit schmücken für all die Leute, die in dem Jahr 20 werden, die in der Umgebung, wo Mamoru eben Ah, auch nicht dabei ist. jetzt klickt was bei mir. Ich habe, wie gesagt, Genau. diese Staffel aus meiner Erinnerung verdrängt, Genau. überwiegend, aber es gibt Genau. einen Fanfilm über diese Staffel, Ach so. der ein Seiji no Hi hat. Und das nennt Genau. sich, es ist ein englischer Fanfilm und sie haben irgendwie ein Coming-of-Age-Festival, das sie da Genau, organisieren. es ist Und eine das scheint das zu Feier sein, für die ja. Volljährigkeit, genau. Ah, nice. Das ist auch Okay. was ganz traditionell Japanisches, und das haben wir eben Ja. auch in der Serie. Und das finde ich auch immer ganz süß, dass eben thematisiert wird, eben, dass Mamoru dann nie dabei ist. Mamoru wird dann nie gefeiert, sprich, Mamoru ist noch nicht 20. Okay. Dann müsste er aber am Anfang wirklich schon fast 17 gewesen sein, weil die Serie läuft ja intern auch zwei Läuft 2 Jahre, oder? Jahre, ja, Ja. genau. Das heißt, er müsste 17 oder 18 sein, ja. Ah, schön. Ha, einen, den ich nicht auf der Liste hatte. Klasse. Also ich kann den Fanfilm auch sehr empfehlen. Das ist ein Zweiteiler und der die vierte Staffel macht. Und ich versuche immer irgendeinen von meinen Gästen dazu zu bringen, ihn zu schauen, damit wir eine Folge machen können. Aber niemand will sich diesen Zweiteiler reinziehen. Er ist wirklich schön. Er ist ein für mich. Ich mag diese Helios-Staffel in den Sera-Muse, in den Musicals, und ich mag sie im Fanfilm, aber eben nicht im Anime. Und man kann diese Art Story wirklich gut erzählen. Es ist möglich. Ja, okay, jetzt kommen. Also ich würde Valentinstag, obwohl es ein Riesending ist im PGSM, nochmal überspringen und schauen, ob wir es zeitlich noch reinnehmen wollen, weil jetzt möchte ich wirklich über Hochzeiten reden. Weil wir eben Hochzeiten von Usagi und Mamoru haben. Ja, Ich viele. habe ja schon eine Hochzeit erwähnt im PGSM von Ja, meine irgendwelchen Manga namenlosen natürlich. Leuten. Und wir haben Hochzeit von Usagi und Mamoru. Und wir haben auch Bräute-Episoden, mehr verschiedene. Aber vor Im allem Anime, ja. haben wir Wir eine haben Tro Hochzeit in PGSM. Gibt es Wir haben ein eine eigenes Hochzeit im Special? Anime. Wir haben ein Hochzeitsspecial im PGSM, das ich furchtbar finde, ehrlich gesagt. Man darf es nicht inhaltlich zerpflücken, dann fällt es auseinander. Es hat Dinge, die sehr schön Ja. sind. Es Ja, hat tatsächlich gibt wirklich nette Ideen, ja. aber man darf nicht so genau hinschauen. Es ist sehr Was unterhaltsam. ich furchtbar. Einmal muss ich meckern. Ja, Einmal ganz kurz okay, muss ich ja, meckern. mach Was ich das. furchtbar da. Ich gerade als Usamamu-Kind, ja. Ich finde das so Oh furchtbar, wie ja, Mamoru mit dieser Hochzeit jetzt kommen umgeht wir auf und dein wie genervt Territorium. er davon ist, dass Usagi sich da irgendwie auch tatsächlich Gedanken drum macht. Aber da gibt es eine Fantheorie. Ich weiß nicht, ob wir die schon mal besprochen haben in unserer Fantheorie, die das alles in anderes Licht rückt. Nämlich die, Usagi ist schwanger. Und ich bin ein großer Fan von der Fantheorie. Ja. Und das würde dann Mamorus Gegrummel und dieses, er möchte jetzt aber heiraten und ist dann irgendwie genervt den ganzen Scheiß, tatsächlich so ein bisschen in ein anderes Licht rückt. Außerdem, ich finde es auch gar nicht so unrealistisch, weil ich eben auch schon auf Hochzeiten war, wo der Bräutigam gesagt hat, ich lasse meine Frau einfach machen und nicke. Ah, furchtbar, furchtbar, Weil sie eben furchtbar. nicht mit diesem. Es ist aber auch so ein Drama bei vielen Frauen, dass man exakt haben muss, was man exakt wollte. Und wenn man das nicht hat, ist es Drama. Und ich verstehe jeden, der sich da ein bisschen rausnehmen möchte. Und vor allem, wir müssen auch sehen, Mamoru war eigentlich einer, der mit niemandem über nichts geredet hat. Und in der Hochzeitsepisode sitzt er mit Motoki in einem Café und er redet, er kriegt die Zähne auseinander und sagt, ich bin so gestresst von dieser Hochzeitsvorbereitung. Und das finde ich ein Fortschritt. Und natürlich kann er nicht zu Usagi gehen und sagen, hey, ich bin von unserer tollen Hochzeit gestresst. Usagi würde wahrscheinlich, die braucht das in dem Moment nicht, die hat genug Stress. Aber, ja, sie hört das dann und flippt aus, aber... Mein Fall ist es überhaupt nicht. Ich war so wütend auf Mamoru in dieser Folge. Ich finde es nicht so schlimm. Die japanischen Hochzeiten sind Mega-Events. Die sind Mega-Events, ja, das stimmt. Und dass man da mal die Hufe streckt und zwischendurch einfach nicht mehr kann. Ich denke, das gehört dazu. Aber das ist was anderes. Aber seine Porträtierung war von Anfang an, er hat kein einziges Mal dieses ich freue mich da drauf oder irgendwas. Ja. Das war immer Pflichtprogramm. Deswegen finde ich das... Ja, es stimmt, er ist sehr freudlos, auch wenn er den Antrag macht. Total. Und also, Usagi ist andererseits auch sehr unreif damit. Es wird Comedy draus gezogen, indem man das überzeichnet. Ist nicht ideal, ja. Und aber wir haben eine schöne... Eine der furchtbarsten Sachen, die ich finde, überhaupt als Narrative und als... ist dieses, wenn Leute über Hochzeit und Ehe und auch... Ne, also dieser typische Witz von weißen, mittelalten Männern, das ist meine alte Zuhause. Ich habe mit dieser Ehe und dieser Hochzeit nichts zu tun, das mag ich auch nicht. Nein, das ist ein Klischee, ja. Ich glaube, in der Folge wollten sie einfach nur dieses Drama haben, dass die beiden nicht mehr wollen und sich dann nochmal überwinden müssen, doch zu wollen, sozusagen. Ja. Dass man an den Punkt kommt, wo man sagt, nein, eigentlich... Lass uns lieber nicht heiraten. Also, ich sehe warum, es ist aber ich bin trotzdem dagegen. Es ist ein Klischee Fall. Auch. Ich finde, ein das ist ein sehr veraltetes. Das sollte man eben vorher schon mal klären und nicht während der Hochzeitsvorbereitungen. Dass all diese Hochzeiten, die wir haben, und wir haben ja wirklich, also wir haben im PGSM die Hochzeit, wir haben im Manga die Hochzeit und wir haben vor allen Dingen Träume von Usagi und Mamoru über ihre Hochzeit im Anime auch. Ah, okay. Und jedes Mal eine christlich-weiße Hochzeit. Ah, in Seramiu haben wir auch eine Hochzeit, ja. Ja, und in PGSM wird das auch ein bisschen thematisiert, nämlich nicht als Usagi und Mamoru heiraten, sondern Hina, Mamorus ursprüngliche Verlobte. Die plant nämlich auch schon die Hochzeit und sie sagt, das plane ich schon seit ich klein bin. Ja. Und ich wollte immer in einer Kirche heiraten. Genau. Aber das ist für sie eben ein romantischer Traum. Und ich denke, das ist auch mit Usagi und Mamoru so. Ja, die kirchliche Heirat im weißen Kleid, auch so ein Ding, ja. Deswegen, tatsächlich ist es, also eine Statistik, die ich mal gelesen habe, obwohl eben das Christentum nur eine kleine Minorität ist, sind trotzdem 50% aller Hochzeiten in Japan christlich. Mhm. Und es gibt extra Kapellen, die keine Kirche sind, sondern einfach nur Hochzeitskapellen sind, weil eben doch so viele eine weiße Hochzeit haben möchten. Mhm. Manche haben dann einfach beides. Die haben dann eine buddhistische oder shintoistische Ritus. Ich denke, Shinto ist üblich, oder? Tatsächlich, ja, also tatsächlich das Shintoistische, das Üblichste. Man sagt immer in Japan, was die Bräuche angeht, dass Shintoismus alle Feiern macht, die im Leben sind, und buddhistische außerhalb des Lebens. Das heißt, die meisten Trauerfeiern sind buddhistisch. Für dafür die von uns, die Kamen Rider schauen, es gibt Kamen Rider Ghost, der sich mit den Verstorbenen beschäftigt und die Hauptfigur ist ein Buddhist, lebt in einem buddhistischen Tempel. Das haben die ganz bewusst so gemacht. Das ist tatsächlich Deswegen finde ich es auch, das hätte ich auch gerne in Sailor Moon mal gesehen, weil viele Fanfictions machen aus dem Shinto-Schrein von Rei einen buddhistischen Tempel mit Mönchen drin. Ja. Weil sie den Unterschied nicht sehen, schlichtweg. Ja. Sie kennen es nicht und sehen es nicht. Also tatsächlich, also das, was ich, die Statistik, die ich gelesen habe, war 50% aller Hochzeiten in Japan sind christlich. Mhm. Und 30% Shinto. Und buddhistisch ist, glaube ich, fast unter 1%. Und was ich aber viel interessanter finde an so einer Hochzeit und viel lieber gesehen hätte, wäre hinterher die Party. Ja, das stimmt. Weil die sind auch sehr groß. Ich habe eine Fanfiction auch mal geschrieben und mir war nicht klar, wie lange gehen diese Partys. Wird getanzt? Mhm. Wann wird getanzt? Wie oft? Wie lange? Mit wem? Werden Partyspiele gemacht? Was läuft eigentlich auf einer japanischen Hochzeitsparty? Ich weiß nichts. Ich habe das auch noch nie in einer Fernsehserie oder in einem Spielfilm gesehen. Ja, Und also das es ist hätte ich wirklich lieber gesehen, als die beiden treten Arm in Arm aus der Kirche. total, Da hätte ich total. lieber Aber gesehen, ja. die beiden tanzen oder feiern. Also tatsächlich sind Feiern, glaube ich, relativ ähnlich wie unsere danach, außer wie groß sie sind. Da sind wirklich alle eingeladen. Da sind wirklich die Arbeitskollegen, ehemalige Kommilitonen, alle Menschen, die sie jemals kannten quasi. Und man kauft eine Eintrittskarte. Die, also Die entweder Kosten ein man kauft bisschen eine, abdeckt, oder? genau, die Kosten abdenken. Also die, ne, das gehört zur Finanzierung der Hochzeit mit. Das finde ich Dachgeschenke nicht sind schlecht. tatsächlich nicht Bei uns üblich. ist normal auch üblich, dass man durch Genau. eine Geldgabe ein bisschen auch die Feier mit abdeckt, aber es ist Genau. nicht Und dann normal. hat man, was auch noch sehr üblich ist, aber das macht man oftmals nicht an der Hochzeit selber, anders als bei uns, sind diese Hochzeitsfotosessions. Oh, Die das sind habe ich mega gehört, teuer. dass man sich in Ja. mehrere Outfits wirft und dann mehrere, Genau. eine große. Ehrlich gesagt, ich verstehe das auch. Aber das ist so auch ein Riesenstressfaktor, die Hochzeitsfotos. Ja, Weil man also die, eigentlich, die kosten auch mehrere tausend Euro ja, oft, häufig. es sind Das sind Zeitaufwand auch, extrem den du an deiner, teure geliehene ja. Kleidungssachen, meistens auch verschiedene Outfits. Und du hast aber diese Fotosession. Ich würde es nie tun, aber ich verstehe jeden, der es macht. Ja. Weil das ist natürlich schon ein Anlass, wo du dich in solche Gewänder vor Vor eine eine Kamera Kamera stellen stellen kannst, kannst, klar. klar. Ja. Und Und das das sehen sehen wir wir auch auch nicht. nicht. Nein, das sehen wir auch nicht. Wir sehen auch Also immer doch, nur das die sehen wir das heute nicht in der weiße Serie, Hochzeitskleid, ja. aber das sehen wir sehr, sehr häufig. Ja, sogar hier. Also ich sehe das in Berlin an der Museumsinsel total häufig, wie ein asiatisches Paar in irgendeinem mega Ah, großen Riesendress da fotografiert wird. okay, Also sehr schön. das ist auch definitiv, glaube ich, nicht nur, also definitiv nicht nur brauchen Japan, weil als wir durch China gereist sind, haben wir das auch ständig gesehen. Oftmals auch in roten Kleidern. In China sind oftmals rote Hochzeitskleider. Und auch die shintoistischen Gewänder sind oftmals für die Braut rot. Ah ja. Warum, weiß ich aber nicht. Das habe ich noch nicht drauf geachtet. Weil die einzigen shintoistischen Zeremonien, die ich gesehen habe, waren oft solche Mischformen, wo die Braut trotzdem ein weißes Kleid hatte oder Ja, ja. wo ich einfach Ja. mich nicht mehr erinnere, wer was anhatte. Also es gibt auch die, dass du beides hast, dass du Okay. eben so einen shintoistischen Ritus hast, so wie hier ja eigentlich auch. Also die gehen trotzdem aufs Amt und Ja. unterschreiben mit ihren Siegeln, so ist es nicht. Ja. Aber auch hier ist das ja auch bei meiner eigenen. Wir hatten natürlich auch eine kleine Feier, hatten wir auch, als wir ins Rathaus gegangen sind. Dann halt nur bei uns nur mit den Trauzeugen. Aber genauso haben auch JapanerInnen oftmals die dann ganz kleinen Familienkreis trotzdem irgendwie eine Shinto-Hochzeit haben. Und dann aber nochmal die große Kapelle. Ja, okay. Wir haben noch die Wahl jetzt. Ich glaube nicht, dass wir alle machen können. Wir können es versuchen. Als Na, wir machen nächstes, einfach noch eine zweite Folge. das können wir auch. Ein Valentinstag-Thema habe ich. Und es gibt das Thema Bälle. Es gibt nicht eine Disco in Sailor Moon, aber es gibt doch, es gibt eine Disco im PGSM, nämlich die Halloween-Disco. Ich habe Unrecht. Ja. Es gibt so viele Bälle in Sailor Moon. Der Und Princess Diva. zum Beispiel, genau. Ja. Okay, Wobei, wie gesagt, manche Vorschlag, den Bälle. Valentinstag jetzt machen, in der nächsten Folge diese ganzen anderen Partys, Bälle und Feiern, die wir noch auf unseren Dann machen wir den Listen haben. Valentinstag. Wir Ja. machen den Valentinstag. Okay, der Valentinstag habe ich nur in PGSM in Erinnerung. Ich weiß es tatsächlich ehrlich Aber gesagt es nicht. ist eine komplette Episode und es ist wirklich das Thema der Episode. Es trägt die komplette Handlung von vorne bis Ja. hinten. Und es ist nicht nur Usagi, die jetzt, also da erkläre ich jetzt mal, in Japan wird am Valentinstag bekommen die Jungs Schokolade von Mädchen. Auch nicht nur die Jungs, für die man schwärmt, auch die Arbeitskollegen. Also wir wissen, dass am Set von PGSM die Usagi-Darstellerin für ihre Schauspielerkollegen am Valentinstag Schokolade gekauft hat. Ja. Das fand ich auch süß. Und der Valentinstag ist eine Riesenepisode, weil sie teuer Schokolade kauft für Mamoru und sich nicht traut, es ihm zu geben und sich dann mit einem Mädchen anfreundet, das für einen Jungen schwärmt und sagt, ich gebe nicht auf, dieser Junge liebt seine Nachhilfelehrerin, aber ich gebe ihn nicht auf, ich ziehe das durch. Und da schöpft sie dann eben auch neuen Mut und zum Schluss schenkt sie die Schokolade aber nicht Mamoru, sondern Tuxedo mal. Und heult sich bei ihm noch aus, dass sie sagt, ich habe einen Schal gemacht und wollte ihn meinem Schatz geben, aber ich habe keine Chance. Er hat eine schöne Freundin, sie ist so nett. Und dann sagt Tuxedo Mask, oh nein, sie hat einen anderen, den sie mag. Und er kriegt erstmal seine persönliche Krise. Und dann sagt, redet er ihr gut zu und sagt, nein, nein, gib nicht auf. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Ja. Und er macht das Ganze eigentlich nur noch schlimmer in dem Moment natürlich. Ja. Aber das ist der erste Moment, wo es ihn richtig sticht, wo er sieht, er weiß ja, sie ist Usagi. Aber ja. Wie, Usagi hat einen anderen, den sie mag. Da gibt's einen, wo man was mal zeigt. Natürlich nur für die Zuschauer. Usagi kriegt natürlich nichts mit. Und weil es eben diese komplette Episode ist und weil aus dieser Episode noch so viel anderes Drama erwächst, ist ja, es ein Ding. Und dass sie einem Feiertag so eine Episode gegeben haben, deswegen wollte ich es auf jeden Fall. Ja, schade, dass es im Anime nicht ist, weil das ist ja tatsächlich etwas, was so, so tief ist für ganz viele, das ist ja wirklich eigentlich eher ein Schülertag. Aber das, da liegen ja auch 10 Jahre dazwischen, zwischen dem Anime und PGSM. Ja. War das in den 90er Jahren auch schon ein Ding? Ja! Doch, das war in den 90er Jahren definitiv ein Ding. Also der ist noch sehr viel älter sogar. Also der White Day ist ja die Antwort. Das ist das Gegenstück, wo dann später, ja, am 14. März. Und der wurde das allererste Mal, der wurde 1977 ins Leben gerufen. Das heißt, die Tradition des Valentinstags gab es schon davor. Okay. Somit, ne, also anders als beim Valentinstag ja wird ja eher selber gemacht, ist der White Day so ein bisschen als Konditorfeiertag verschrieben, weil die Männer wohl eher alle kaufen. Mhm. Es gibt ja unfassbar süße viele Fanfiction. Da gibt es auch Antigone 2 hat mal eine Fanfiction geschrieben, Highschool AU Usamamo, wo die beiden sich gegenseitig eben White Day und Valentinstagen. Auch ganz niedlich. Mhm. Aber ja, deswegen, das war in den 90er Jahren definitiv der Fall und ich wundere mich sehr, dass das im Anime nicht auch thematisiert wird. Vor allen Dingen alleine, da ja so eine Sachen durchaus gemacht wurden. Es gibt ja Makoto, die die Bentos gemacht hat für Saijuro in der zweiten Staffel. Ja. Dann Umino, der Naru bekocht hat zu häufigerem. Da hätte man easy auch eine White Day oder eine Valentinstag. Ja, wir haben das Romantikthema ist ja wirklich überwältigend. Ja. Bis zu dem Punkt, dass man manche Mangas schon unter Romanze eingeordnet hat. Das ist ja auch total. Also wir haben ja auch und wir haben auch die Situation, wie oft die Mädels backen und wie oft Usagi irgendwelche verkohlten Plätzchen zu Mamoru bringt. Ja. Und trotzdem sind es alles nicht Valentinstagsfolgen. Deswegen, das haben wir im Anime nicht und ich finde es schade. Ja, eigentlich schade. Unter 200 Folgen hätte eine Folge eine Valentinstagsfolge sein dürfen. Oder eine White Day Folge. Ich hätte lieber eine White Day Folge gehabt, wo Mamoru tatsächlich einfach mal was zu Usagi macht. Hätte ich schön gefunden. Haben wir nicht. Mhm. Ja, das wäre wirklich, das wäre in der dritten Staffel auch schön gewesen, wo sie ja wirklich, wirklich mal als ein Paar diese schönen Pärchendinge tun dürfen. Genau. Das wäre richtig süß gewesen. Und Usagi hätte sich, Chibiusa hätte sich vor Eifersucht in der Luft in zwei Teile gerissen, wie Rumpelstilzchen. Das wäre süß sie gewesen. Bekommen hat an White Day. Ja, das stimmt. zumindest haben wir Usagis Geburtstag. Mhm. Der ist ja, der wurde ja auch ganz dramatisch gemacht dann in der dritten Staffel. Wir Musste haben durchaus mehrere feiern. Geburtstage. Ja, wir haben viele Geburtstage, aber ich glaube, Geburtstag ist nochmal sein eigenes Thema. Das machen wir gleich in der Das nächsten. ist, ja, Zusammen das würde ich auch mit in die den Bällen. nächste Folge rein, Ja. weil es stehen, die stehen auf der Liste, ja. Und es wird auch alles Mögliche gefeiert, nicht nur Geburtstage, sondern einfach nur irgendwas Bedeutsames im Leben passiert, wird spontan feierlich begangen. Gefeiert. Aber davon gibt es auch mehrere Das Beispiele. stimmt. Auch in PGSM, also in PGSM wird unfassbar gefeiert. ja. Und das finde ich aber auch schön. Ein Grund, warum wir aber keine Discos oder Clubs oder irgendwas sehen, ist natürlich, weil die Mädchen zu jung sind. Gerade in Japan gibt es auch ein sehr, sehr strenges Alters eine Ja. sehr, sehr strenge Altersgrenze für Clubs. Ja, aber eine Zumindest. Schuldisco hatten wir in dem Ja, das Alter. haben sie. Ja, Da nee. hat sich niemand ge Hatten wir auch. Hatten wir auch, aber nee, dafür haben die natürlich ihre Schulfeste. Und dafür haben sie ja eigene. Ja. Einige. Okay. Das dann für heute haben wir doch eine ganze Menge von den großen Festen, den großen Feiertagen und vor allem von denen, die sehr, sehr oft kommen, Genau. gemacht. Und es ist ein schönes Thema. Ja, fällt mir auch total. Ja. Überhaupt auch überhaupt diese ganze das, über das Überthema davon natürlich, die japanische Kultur in Sailor Moon gefällt mir auch sehr. Freue ich Was ich mich auch. wirklich drauf, weil du ja auch dort warst und einiges Ja. gesehen hast und dich viel mit beschäftigt hast und Man merkt dann auch plötzlich, man sieht ganz an, man guckt die Serie ganz anders, wie viel doch tatsächlich drin ist und wie viel davon auch von den Hintergründen eins zu eins übernommen wurde und tatsächlich Orte in Japan sind, von denen man nicht erwartet hat, dass es einfach tatsächliche Kulisse ist. Das ist ja in Crystal nochmal anders als in, nochmal krasser als im Anime, aber auch im normalen, Ja. in dem alten 90er-Jahr-Anime. Wie viele Szenen direkt dort aus dem Leben gegriffen sind und wie viele Sachen dort alltäglich sind, die man total übersehen hat. Gerade weil ja auch Animes in den 90er Jahren oftmals sehr eingedeutscht und also in die jeweilige Kultur eingebettet wurden. In den USA haben wir das ja nochmal sehr mehr. USA ist Pokémon zum extrem. Ich Beispiel. finde, die deutsche Fassung geht. Die deutschen Die deutsche Bücher im Fassung Schneider geht. Verlag, die können schon mal Juban nicht schreiben. Ja, Oder ja. sie wohnt Aber in der Stadt Juban kann Juban. man ja sowieso nicht gut schreiben. Also die normale, die jetzige Fandom-Variante Juban zu schreiben, ist ja auch eigentlich falsch. Juban wird in Fan, also hat sich eingebürgert, machen alle mit 2 U geschrieben. Eigentlich ist es natürlich ein langes O mit einem Überstrich. Ob man es jetzt als 2 U oder mit einem langen O schreibt, ist eigentlich völlig egal. Ja. Aber der, so heißt ja auch der Stoppel eigentlich nicht. Ja. Der heißt ja eigentlich Asabu Juban. Okay. Aber In den ist Schneiderbüchern wird auch behauptet, egal. dass wir eine eigene Stadt und dass das in Tokio stattfindet. Die Serie wird da unter den Tisch fallen gelassen. Ja. Und normal sind sie streng bei solchen Romanversionen, Ja. was die Namen und Schauplätze angeht. Ja. Keine Ahnung, Ach, was da wobei, passiert ist. Juban heißt ja auch tatsächlich im normalen Anime Juban. Die haben es ja Ja. einfach ein kleines bisschen umbenannt. Das ist auch nicht schlimm. Die, trotzdem heißt die Ja, aber Schule, auf die warum? Mamoru im Ja. Manga geht, weiterhin Asabu. Das Aha. heißt, die zwei Ja. Stadtteile sind schon doch noch da. Es sind ja zwei, die zusammengelegt wurden. Also das ist auch gar nicht so dramatisch. Aber was ich eigentlich meinte, mein Lieblingsbeispiel für diese Einkulturisierung, war immer Pokémon, wo sie ganz offensichtlich Onigiri essen, also Reisbällchen, und dann immer gesagt wird, möchtest du noch einen Donut? Und das ausgerechnet in Deutschland, wo Weil, man eigentlich nicht an jeder Ecke Donuts isst. ja, aber das ist einfach so typisch, dieses, ne, ich finde das Wasch wird halt ab! heutzutage auch besser gemacht. Was spricht Bei denn Pokémon dagegen, frage ich mich, ob man es tatsächlich? von den amerikanischen Fassungen ins Deutsche übersetzt hat. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Aber das finde ich, wird heutzutage auch besser gemacht, wo Ja. man einfach über andere Ja. Kulturen besser Bescheid weiß, wo Onigiri auch, jeder, der schon mal auf einem Japan-Fest war, hat einfach zumindest schon mal ein Onigiri gesehen, wenn nicht sogar gegessen. In Berlin gibt es einfach auch Orte, da kannst du Onigiris einfach essen, da gibt es Stände, da kannst du diese kaufen. Das heißt, es ist nichts mehr so Exotisches. Und Und man deswegen könnte finde ich auch. einfach Reisbällchen sagen und jeder wüsste, was gemeint ist. Ja, Auch wenn man noch nie im Leben eins gegessen hat. Das ist ja auch interessant, was essen die? Und wenn man zu viele japanische Ausdrücke reinnimmt, das kann mal zu viel werden, vor allem auch für Kinder. Genau. Aber zu sagen, deswegen gerade Sailor Moon ist einfach so riesig reich an all solchen kleinen Anspielungen und an all solchen kleinen traditionellen Sachen, die man erst sieht, weil die natürlich im Hintergrund sich abspielen, wenn man die Sachen kennt. Und deswegen macht es mir auch total Spaß, die so ein bisschen mal auch im Rahmen dieses Podcasts ein bisschen durchzuanalysieren. Ja, sehr schön. Eben. So viele Dinge, die, wo man nicht weiß, dass es ein, damals auch nicht wusste, dass es ein Ding ist, Bento zum Beispiel. Genau. Was Bento für ein Ding ist, das ist heute natürlich anders bekannt. Und man sieht das heute mit anderen Augen. Genau. Und deswegen, Sailor Moon hat seine Ecken und Kanten, jeder seiner Wandlungsformen. Mhm. Sei es der Manga, sei es der Anime, sei es TGSM, sei es View. Das sind natürlich alles nicht die perfekten Werke. Aber gerade das auf diese kulturelle Weise zu sehen, neu anzusehen, dann sieht man sehr viele neue Sachen, die man mittlerweile schätzt, die man gar nicht so geschätzt hätte. Auch wenn natürlich die nostalgische Verklärung dieser Geschichten oftmals einen sitzen lassen und man sagt, so war das? Und manche Sachen sind ja, um sie jetzt als Erwachsene zu sehen, manche ganz schön schräg. Aber das ist wirklich etwas, diese kulturellen Aspekte, die sieht man mit einem schätzenderen Auge. Und für mich war es immer wichtig, dass es eine Serie ist, die in Japan spielt. Genau. Und alles, was in Sailor Moon annähernd japanisch war, fand ich immer ganz toll. Schon von Anfang an. Und hat mich auch dazu gebracht, Dinge nachzulesen, nachzuschauen. Und das war damals wirklich schwer. Du konntest das nicht googeln. Es gab noch nicht mal. Also, wir hatten schon Google, okay. Google war aber noch nicht die führende Suchmaschine. Es war schon ziemlich gut, aber da war noch nicht mal meine führende Suchmaschine zu der Zeit. Wir kannten schon den Google-Algorithmus und wie es funktioniert. Und über Japan was rauszufinden, da waren die Doppelseiten im Sailor Moon Magazin manchmal wirklich die einzige Informationsquelle. Ich habe Bücher gelesen von Leuten, die in Japan waren, und sie waren furchtbar. Ja. Sie waren vorurteilsbeladen, sie waren absolut sterbenslangweilig oder hatten wirklich Unfug zu sagen. Wo man schon ohne einen Fuß nach Japan gesetzt zu haben, sieht, okay, wenn hier ein 50-Jähriger über die Sexualität der japanischen Frau anfängt zu labern, da wird's dir schon. Da biegen sich all die Das war, sage ich mal, nicht so substanziell. Aber heute ist es einfach besser. Wir haben viele Blogger, die dort leben und dort bloggen. Wir haben einfach viele authentische Stimmen. Man kann auch, ich habe eine Zeit lang auch verschiedenen Leuten ihre japanischen Twitter verfolgt und habe das mit Google Translate übersetzt. Und ich mochte gerade zum Beispiel von dem Jedi-Darsteller, ist heute nicht mehr auf Twitter, der hat einfach über sein Leben getwittert, was heute auf der Arbeit war, wie das Wetter war. Und da war es auch schon hier und da wurde ein Feiertag erwähnt, aber es war einfach so ganz normal. Normalität, und das hat mir super gut gefallen. Und dazu muss ich nicht Japanisch können, weil dafür gibt es Google Translate. Ich habe natürlich damals wirklich gelernt, ein paar Dinge zu lesen, die ich auch schon wieder vergessen habe. Aber das ist eine Informationsquelle, die haben wir heute. Die hatten wir nicht 1990. Ja. Und es gab einfach so wirklich die Frage, was gibt's für Feiertage? Das habe ich zum ersten Mal in einem Sailor Moon Magazin gelesen. Ja. Und mein Bild war sehr, sehr unvollständig und lückenhaft. Ich habe wirklich zum Teil in Museen mehr von Japan gesehen gehabt zu dem Zeitpunkt als irgendwo anders. Ja. Und das sind natürlich dann auch historische Dinge, die heute auch nicht super aktuell sind. Aber es war sehr interessant, wenn sowas dann wieder in einer Serie auftaucht. Total. Und die Informationslage war schlecht. Und natürlich war es mir auch klar, Sailor Moon ist keine Dokumentation. Ich kriege hier kein authentisch japanisches irgendwas. Und es ist alles gefiltert durch eine Manga-Anime-Brille. Es ist gefiltert durch die Übersetzung. Es ist gefiltert durch die Comedy. Aber das war meine erste Japan-Berührung, von der ich den Eindruck hatte, dass ich damit zufrieden bin. Ja, total. Es wird ja auch kommentiert. Also gerade in der Folge, von der ich vorhin gesprochen habe, mit Prinzessin Rubina. Da gibt es diese Szene, die ist ganz niedlich, wo sich Luna und Artemis total Sorgen machen, dass Robina jetzt denken könnte, alle Japaner sind so wie Usagi. Das ist eigentlich ganz, das ist ja ganz niedlich, weil dann sagt Ja. die Folge ja selber dieses, ne, nimmt den Comedy-Aspekt mal raus. Ja. So ganz so sind die Japaner nicht. Ja, aber ich mag ja an Usagi, dass sie eben genau nicht Ja, so ich finde das ist. auch Weil großartig, ich habe mir ja. über die, das ist dieses, wo ich meine, du liest irgendwas und du weißt, das ist Müll. Immer dieses Ja. Getue, was ich gelesen habe von eine asiatische Frau tut niemals dies und eine japanische Frau tut niemals das. Und ich habe Ja, gesagt, okay, genau. nein, es sind keine Roboter. Hier werde Ja. ich für dumm verkauft. Irgendjemand haut mir ein Klischee um die Ohren und dann kam Ja. Usagi und hat das alles Genau. eingeebnet. Eben. Alle diese Klischees Eben. von der unterwürfigen asiatischen Superfrau und da ist Usagi drüber gewalzt und das hat mir super gut gefallen. Dass man das Total. einfach auf den Kopf stellt und eben nicht propagiert. Und deswegen mag ich eigentlich auch Anime Re besser als Manga Re, weil Manga Re eben genau dieses perfekte Bild nach außen repräsentiert, so extrem beherrscht und elegant und super schön. Und die Manga Re ist eben sehr anstrengend. Die hat zwar Ja. nach außen auch was sehr Schönes und Elegantes, aber darunter ist eben ein Mensch mit Temperament und der sein Temperament eben auch nicht unter 15 Schichten Anstand und Benehmen begräbt oder zugunsten anderer Richtig. Leute zurückstellt. Ja, das Und kann ich auch sehr, sehr. Ja. Also ich mag, das war mir muss schon ich klar, sagen, dass hier Manga wieder Ray auch. und das ist auch in P sorry, sag nur noch mal, ich habe noch was zu PGSM zu sagen. Ich finde Manga Ray auch, also tatsächlich mag ich viele Sachen an Manga Ray, aber ich bin da ganz auf deiner Seite, dass tatsächlich trotzdem, also was ich nicht mag an Anime Ray, ist natürlich, dass ich finde, diese Beziehung, die sie zu Usagi hat, hat so ein bisschen was zwischen dem Bully und der am Ende dann doch verliebt ist in Ja, das Mädchen. das wird eigentlich erst Das in der gefällt mir dritten nicht so. Staffel eine richtig schöne Freundschaft. Vorher ist das sehr Genau. anstrengend, ja. Deswegen, das mag ich nicht ganz so, aber Ja. ich bin ganz bei dir, dass ich das total toll finde, aber auch an allen Mädchen im Anime, die sind einfach dreidimensional. Ja. Die haben nicht einen Charakterzug und der definiert sie dann, sondern die können alles auf einmal sein. Ja. Und Usagi kann total egoistisch sein und trotzdem das selbstloseste Wesen im Universum. Und das ist schön. Das finde ich super. Und sie müssen nicht perfekt sein oder ja, und das ist eben auch für mich, ich wollte schon sehen, wie sehen das die Japanerinnen selber. Und PGSM wurde ja von einer Frau, wurden die Drehbücher geschrieben. Ja. Und natürlich, Naoko Takeuchi hat Sailor Moon generell erfunden. Und was ich so spannend fand, war, dass dieses Thema von Usagi, wie sie ihre Gefühle unterdrücken muss zum Schluss hin, um nicht Metalia mit ihrem Hass zu füttern und wie sie daran arbeiten muss, sich zu disziplinieren, da war Ja. das Thema für mich plötzlich wieder da. Von einem Mädchen und einer Frau, die und ich dachte mir, okay, wie machen Sie das? Wie machen Sie das? Bitte seid nicht schlimm, bitte macht nichts. Weil ich habe auch schon sehr, sehr viel schreckliches japanisches Fernsehen gesehen, wo diese Klischees einem wirklich, wirklich lieblos reingedrückt werden. Und Wobei, man muss ja dazu PGSM sagen, trotzdem. macht es aber richtig. Ja. Weil sie verlangen es von Usagi für eine gewisse Zeit unter gewissen Umständen. Aber es ist in jedem Moment klar, das ist nicht Usagis Art und das ist nicht gut für Usagi. Sie leidet darunter und sie muss etwas aufgeben von sich selber, was ihr sehr, sehr wichtig ist. Und was eigentlich ihr tiefster Kern ist. Und das Happy End von PGSM ist, sie muss es nicht mehr. Das Happy End von Genau. PGSM fängt irgendwo mal da an, wo Mamoru sagt, nein, jetzt darfst du wieder weinen. Das ist einer von den großen Momenten in PGSM und das gefällt mir. Und da kann mir denn jetzt auch keiner mehr daherkommen und sagen, ja, die japanische Frau, bla bla bla bla bla bla. Ja, total. Ich muss aber auch sagen, ich meine, du sagst, wie du selber sagst, natürlich ist der Manga von einer Frau geschrieben worden. Aber wenn man sich da anguckt, die ganzen Interviews, die Naoko später gegeben hat, wie viel ihr da reingeredet wurde, wie viel sie nicht machen durfte von diesen ganzen männlichen Verlegern, was ihr alle Steine in, wie viele Sachen sie zähneknirschend ändern musste, weil die Männer um sie rum gesagt haben, nee, das kannst du nicht machen. Ja. Alles von, ne, Amy sollte ein Cyborg sein, über die Haarfarbe der Mädchen, alleine die Tatsache, wie sie, und an manchen Sachen, wo sie ja wirklich gekämpft hat, allein die Tatsache, dass es fünf schöne Mädchen sind, dass jedes Mädchen schön sein darf. Das ist ja etwas, da hat sie mit Fingernägeln dran festgehalten. Das wollten alle ihre Verleger nicht. Genauso wie auch Usagi überhaupt die ganze Sexualität der Mädchen. Ja. Wo sie, also der letzte Artbook-Band, den sie gemacht hat, den hat sie ja selber verlegt, weil die Verleger das einfach nicht machen wollte. Wo sie Usagi, wo sie die Mädchen in Reizwäsche gepackt hat, weil sie gesagt hat, ja, die sind pur, aber die haben Sexualität. Ja. Die sind keine sexlosen, jungfräulichen irgendwas, sondern die sind gut so und richtig so und das gehört dazu. Und das sind alles Sachen, die ist aber hätte man irgendwo noch ganz anders geschrieben. Ja, glaube das hätte ich auch gerne hätte gesehen. Hätte man da nicht das alles drumherum gebaut, wie denn die Männer um Naoko herum dann wollten, dass sie es ändert. Eine Version, mit der Naoko Takeuchi selber viel zufriedener ist, ist Seramiu. Ja. Weil sie da mehr Freiheiten hat, auch mehr Charakter-Szenen reingepackt hat und da haben wir inzwischen nur noch Frauen. Ja. Ja. Genau. Also das ist schon, klar ist alles, was wir in Sailor Moon sehen, gefiltert, mehrfach gefiltert. Es ist nicht authentisch im Sinne von dokumentarisch authentisch. Natürlich nicht. Es ist eine ein Fernsehfilter, ein Anime-Manga-Filter, es sind alle möglichen Filter drauf. Und diese Filter aber zu sehen, ist auch schon interessant. Ja. Zumal sich das ja auch im Laufe der Jahrzehnte viel verändert. Und aber jetzt, dass wir die Serie haben, wo wir einfach mal hinschauen und sagen, ja, an den Stellen Realitätskontakt. Und klar sehen wir dann auch, was die Serie draus macht. Und ja, wir machen noch mehrere Episoden und ich freue mich drauf. Ich mich auch. Also, vielen Dank, Flora. Sag noch kurz, sehr wo man gerne. Dich findet. Vor allen Dingen findet man mich auf Tumblr unter dem Namen Flora One. Dort poste ich alles Mögliche. Und dann aber meine Fanfiction, die man lesen kann, sowohl als AO3 als auch bei Fanfiction.net, auch unter Flora One. Magst du kurz Werbung machen für die aktuelle Fanfiction-Aktion? Ja, es gibt immer, wir sind gerade im Moment in Smartember. Ja. Und da reblogge ich gerade auf meinem Blog alles, was dazu geschrieben wird. Das soll eine, also ja, Smart Fanfiction natürlich im allen, das, was im Moment geschrieben wird, vor allen Dingen ist Usamamo. Es soll aber eigentlich für alle sein und ein paar Shiteno Paarungen haben sie auch schon dahin gefunden. Und es soll einfach Sexualität ganz gesund und ganz positiv fördern. Und wer von unserer Zuhörerschaft feiern. Interesse hat, bitte lasst ein Review da oder macht euch ein bisschen bemerkbar, wenn es euch gefällt, wenn ihr euch traut, weil es eine schöne Sache ist, solche Aktionen zu haben, wo sich ein paar Leute zusammenfinden und dann wirklich mal eine Zeit lang Dinge raushauen. Und das hat ein bisschen natürlich auch Aufmerksamkeit die Autoren verdient. Motivieren, ja. Die Art von Fanfiction auch als sexpositive Fanfiction, die eben auch einen Gegenpol darstellen soll, so was wir eben in Mainstream-Pornografie sehen. Das ist ja nun wirklich, also gerade Smart Fanfiction, da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, ist ein Medium, das von Frauen für Frauen überwiegend gemacht wird. Und ich finde es großartig und nur wenn wir das gemeinsam so ein bisschen unterstützen, da ist eben durch Lesen, und durch Reviewen, aber auch gegenseitig. Ich würde sogar erweitern mit meinem Gender Shrug Emoji. Es ist für alle die, die nicht in den Mainstream-Medien repräsentiert werden oder deren Geschmack dann nicht getroffen wird. Und für alle die ist Fanfiction eben auch super gut. Ja, total. Das stimmt. Und deswegen, wir können das nur fördern, indem wir ein bisschen Lärm machen drumherum und das würde ich mir wünschen, dass das alleine auch vielleicht auch ein bisschen Leute teilen, wenn ihr Freunde habt. Und wenn der September einfach darauf aufmerksam macht. Und wir werden da auch nochmal drüber reden, wenn der September dann vorbei ist, wie es denn war. Ja.